Im Mai 1919 kommt endlich die Möglichkeit, seine Theorie zu prüfen. Eine große Sonnenfinsternis auf der Südhalbkugel. Durch sie wird der Himmel für mehrere Minuten lang dunkel. Zwei britische Expeditionen machen sich auf die Reise, um in Brasilien und vor der Küste Afrikas den Himmel während der Sonnenfinsternis zu fotografieren. Sind die Sterne auf den Bildern im Vergleich zum Himmel ohne Sonne verschoben, wäre das der Beweis für Einsteins Theorie. Auch wenn die Differenz sehr, sehr klein wäre, nämlich ungefähr so breit wie eine Euromünze, die man aus mehreren Kilometern Distanz sieht. Mehrere Monate dauert es, bis die Forscher die Fotografien analysiert haben. Anfang November treffen sie sich in London zur Analyse. Ihr Ergebnis? Die Sterne sind stärker verschoben, als es die bis dahin gültige Gravitationstheorie von Isaac Newton prognostiziert. Damit, sagen die britischen Forscher, ist Einsteins Theorie bestätigt. Dieses Ergebnis ist eine Weltsensation. Albert Einstein wird über Nacht zum Popstar. Der Physiker ist in diesem Moment 40 Jahre alt und Professor in Berlin. Er ist sehr glücklich über den Beweis seiner Theorie. Den Hype um seine Person findet er zuerst absurd. Aber bald mag er ihn. Der geniale Querkopf, der Ideen hat, die niemand außer ihm selbst versteht. Das gefällt ihm wirklich sehr gut. 3 Jahre später, im Jahr 1922, bekommt er den Nobelpreis für Physik.